herzlich willkommen zum Uncast Episode 757 Allianzen. Nein, hat nichts mit den Karenztagen zu tun, gelle? Der Titel, ne? Naja, aber was mit ja, Google und Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen und anderen Firmen, die mit wiederum anderen Firmen zusammenarbeiten. Ja, jeder arbeitet irgendwie mit jedem zusammen, so scheint es, aber so einfach ist es gar nicht. Jedenfalls HP und Google, die haben jetzt zumindest mal insofern eine Verbindung, auch wenn sie nicht offiziell, naja, jedenfalls weiß ich nicht, ob sie offiziell zusammenarbeiten, aber sie haben eine Verbindung, was ihren neuen Gaming-Monitor betrifft, denn Omen 32X, na, wenn das mal kein Omen ist. HP baut nämlich da in diesen, wohlgemerkt, Monitor, kein TV, Google TV ein. Damit ist es der erste Smart Monitor sozusagen mit Google TV. Interessant. Und ja, ich denke mal, das kann für Leute, die jetzt eh nicht mehr so diese althergebrachte Wohnungseinrichtung haben, wo der TV im Mittelpunkt steht, sondern eben der Computer der Mittelpunkt ist, da könnte das dann schon interessant sein. Mit 31,5 Zoll 4K IPS Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1 Millisekunde Responsezeit, dürfte das Ganze sehr, also Dolby Vision ist auch drin, dürfte das Ganze sehr interessant sein, sowohl für die Leute, die jetzt eben zocken wollen, als auch für die Leute, die einfach an diesem Monitor Streaming machen wollen über Google TV. Und da gibt es ja jede Menge. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt nur Google-Dienste streamen oder sowas. Also für die, die es nicht wissen, da gibt's Netflix drauf, da gibt's Disney Plus, da gibt's Crunchyroll auf Google TV, da gibt's Spotify, YouTube, YouTube Music, Prime, Amazon Prime Video natürlich und so viele andere TV-Sender und Streaming-Dienste. Sogar Apple TV ist auf Google TV zu nutzen. Auch spannend. Und somit ja, hat man dann eben quasi einen Zusatz für seinen Gaming-Monitor bekommen, wenn man das so will. Auch möglich natürlich, dass man an den Monitor sein Android-Smartphone natürlich anschließt. Ja. Wobei das eben vielleicht gar nicht mehr so gebraucht wird, denn Google TV hat ja auch wie die Android-Handys, ist ja eine Android-Version sozusagen und da gibt es auch einen Play Store. Und viele Apps, die eben mit diesem Google TV kompatibel sind, kann man dann eben installieren und nutzen. Es sind auch Games mit dabei und alles Mögliche. Also vielleicht muss man gar nicht dann das Smartphone mehr direkt anschließen. Die Verbindung gibt es allerdings dann schon und zwar ziemlich easy. Man kann Inhalte vom Smartphone dann natürlich mit Google TV auch direkt auf dem Monitor streamen, denn also ohne Kabelverbindung und Ähnliches, denn jedes Google TV ist auch ein Chromecast. Ja? Nennt sich jetzt auch nicht mehr wirklich Chromecast oder sowas. Jedenfalls dieses Google Cast System ist ja damit drin enthalten und damit kann man dann eben auch alles, was eben ein Casting ermöglicht, Google Cast ermöglicht, vom Smartphone auf den Monitor bringen. Finde ich absolut cool. Und der Monitor ja, dürfte dann für viele eben mehr sein als nur ein einfacher Monitor, sondern auch noch ein Streaming-Teil. ganz billig ist das Ding allerdings nicht, wenn man bedenkt, 749 Euro, Dollar, ja, im April wird es ausgeliefert, ist schon happig. Dafür kriegt man auch schon ein Smart TV, der größer ist. Ja, 40 Zoll etwa so da. Mehr, dieses Teil hier hat 32 Zoll knapp, also 31,5 Zoll. Und von daher, ja, kriegt man, wie gesagt, dafür eben auch einen Smart TV. Übrigens, Lautsprecher sind eingebaut. 3 Watt Lautsprecher haut einem zwar nicht von Socken, aber man braucht zumindest mal kein speziell, wenn man ein kompaktes Teil haben will, kein spezielles Setup noch, wo noch eine externe Box oder sowas vorhanden ist, sondern ist alles eben schon drin. Dennoch, ich würde jetzt ehrlich gesagt lieber sogar ein 60 Zoll Smart TV holen. Dafür kriegt man auch schon, vielleicht für unwesentlich mehr, kriegt man ein super tolles Smart TV. Die Response-Zeit ist natürlich etwas größer bei diesen Teilen, wenn man da drauf zocken will. Ja, logisch, also ja, 1 Millisekunde, das ist schon, ja, besser geht's ja nicht mehr, ne, Response-Zeit, aber wäre nicht ganz so das gewichtet. Ich habe zum Beispiel einen Sony TV und habe die PlayStation 5 dran, also ich merke da nichts von irgendwelchen Lag. Okay, die hat auch ein spezieller, das Sony Smart TV hat auch ein spezieller Gaming-Modus natürlich, wo die Response-Zeit weiter verringert wird, aber die kommt natürlich nicht an 1 Millisekunden dran, also das bei weitem nicht. Ja. Das ist ein High-End-Gaming-Monitor mit integriertem Google TV, sagen wir mal so. Ja. Ist vielleicht ein bisschen unfair, das mit dem Smart TV zu vergleichen. Dennoch, wer das jetzt nur holt, um einen Computer dran zu schließen, einfach so, ohne jetzt High-End-Gaming zu machen, ja, und wegen dem integrierten Google TV, wie gesagt, da gibt es Smart TVs mit integriertem Google TV, die günstiger sind, größer sind. Und übrigens, wer schon mal an 4K TV-Gerät einen Computer angeschlossen hat, der weiß, dass das auch wirklich ein geiler Computermonitor ist. Jedes Smart TV. Ja, ich weiß nicht, ob jedes von der Qualität her ausreichend ist, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Sony angucke, vorher auch meinen alten Samsung, der hat nur 1080p gehabt, also kein 4K, wenn ich mir das dann angucke, da ist das schon richtig gute Qualität. Auch die 4K-Qualität ist richtig genial. Das sehe ich, als wenn ich meine Steam Deck im Linux-Modus benutze, die ist am TV angeschlossen. Ja, ist schon ziemlich genial, so eine Linux-Oberfläche mit 4K. I like. Okay, nächstes wäre dann jetzt habe ich mal gucken hier, genau. Bleiben nochmal Google TV bzw. Google Home. Da gibt es nämlich auch noch eine interessante Änderung. Diese Google Home Geräte, die werden jetzt kompatibel zu Meta. Bisher war das alles ein bisschen schlecht integriert. Jetzt geht es und damit heißt es auch Offline-Steuerung von Geräten, also quasi ohne Internetverbindung, was natürlich eine größere Sicherheit bringt, dass die Geräte, die eben im Meta-Netzwerk laufen, auch funktionieren, selbst wenn mal das Internet kurzzeitig ausfällt. Seht ihr, das Problem ist, die Verfügbarkeit vom Internet ist extrem hoch. Also ich würde bei mir schon sagen, das, was der Anbieter bei mir sagt, 99%, das wird übertroffen. Also ich würde sogar sagen 99,5%, ja, wenn man es realistisch betrachtet. Aber das Problem ist, genau diese 0,5%, die nerven unendlich, wenn man ein voll ausgestattetes Smart Home System betreibt, wie ich das habe. Da kann man nicht einfach den Herd anschalten, was kochen, wenn das Internet weg ist. Die Steuerung von den Lampen wird zum Graus. Natürlich auch das, was man gerne möchte, ja, also geht auch nicht mehr wie sagt man das, Lightscapes, ja, die man eben mühevoll eingestellt hat. Ja, ich kann die Lampe notfalls nochmal einschalten, indem ich den normalen Stromschalter, ja, noch ist der vorhanden. In der nächsten Ausbaustufe wird er auch noch rausfliegen. Ne? Dann schalte ich außen wieder ein. Da geht natürlich das Licht an, wenn ich es eingestellt habe. Ja. und dann habe ich zumindest mal Licht, aber nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Also mein Lightscape ist da nicht mit drin. Weiß der Schalter ja nicht. Ist ja Damp. Ne? und viele andere Sachen auch noch. Und zum Beispiel auch die Kamera, die Überwachungskamera und so weiter, das alles funktioniert nicht in diesen 0,5%, ja. Und somit ist das schon des Öfteren mal passiert, ne? Ich möchte die Heizung einschalten, es geht nicht. Weil das Internet gerade zur Verfügung ist. Ich will den Herd einschalten, es geht nicht. Das Internet ist nicht zur Verfügung, ja. Das hört sich jetzt zwar sehr, sehr schlimm an, als ob das jeden Tag passiert. Es passiert eben nicht jeden Tag und meistens, wenn es dann passiert, vielleicht für eine Minute, 2 Minuten, vielleicht mal 5 Minuten und dann ist das Internet wieder da. Ja. Aber genau dann, ja, wenn man es braucht und das Internet ist, auch wenn es nur eine halbe Minute nicht verfügbar ist, ist es nervig. Ja. Und deswegen ist Meta eigentlich ziemlich cool. Meta macht dann nämlich eins, es ist quasi im Offline-Modus und man kann die Geräte steuern, obwohl es keine Online-Verbindung hat. Und das war bisher das Problem bei den Google Home-Geräten und Nest Hub-Geräten, dass das eben nicht offline ging. Man brauchte zwingend eine Netzwerkverbindung, schon macht der Assistent gar nichts mehr. Und das ist jetzt gelöst. Beziehungsweise wird jetzt gelöst, wenn eben diese Integration vollkommen abgeschlossen ist. Die meisten dürften jetzt schon geupdatet worden sein und dann kann man eben jetzt auch das offline machen und braucht sich da keine Gedanken mehr zu machen. Wahnsinn, Lichter einschalten, Herd einschalten und so weiter. Auch wenn das Internet mal kurzzeitig weg ist. Perfekt, so soll's sein. MediaTek und Google, die machen jetzt auch eine Allianz. Und zwar eine richtig interessante und meiner Meinung nach auch große Allianz. Wir haben ja schon gehört, dass es heißt, dass eventuell Teile vom Chipsatz im nächsten Google Pixel oder übernächsten Google Pixel von MediaTek kommt. Jetzt ist was anderes noch aufgetaucht, und zwar, dass Google und MediaTek zusammen an einem Google Home Ready Chipsatz arbeiten, ja, um dann die nächste Generation von Google Home Geräte fit zu machen, von Anfang an für Thread, Meta und weitere Funktionen eben bieten, schnellere Performance. Unreaktion. Meiner Meinung nach ist das besonders wichtig. Ich merke das deutlich, wenn zum Beispiel, wenn ich ältere Google Home Geräte, zum Beispiel der alte Google Home Mini nutze, noch schlimmer beim Original Google Home, den ich hier noch habe. Ich probiere es immer mal wieder, weil ich fand das Gerät eigentlich ziemlich genial. Ne? Aber die Qualität ist einfach schlimm, weil jede Aktion viel zu lange dauert. Also da sehe ich auch einen Riesenunterschied zum Beispiel zu den Google Echo Geräten bei mir. Deswegen nutze ich auch keine Google Home Assistants mehr momentan, außer den im Smartphone, weil einfach die Reaktionszeit zu langsam ist. Also wenn ich bei den Amazon Geräten, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, schon gehen hier überall die Dinger an, die Smart Home Speaker. Aber wenn ich dort eben zum Beispiel sag, Licht einschalten. Dann geht meistens das Licht schon an, bevor die Antwort kommt vom Gerät. Ja, das geht dann so, normales Licht und Also normales Licht, zack an, normales Licht eingeschaltet. Boom. Oder okay. Ja, was wie das hier Amazon sagt. Ne? Wunderbar. So ist es. Und das ist gut so. Aber bei Google gebe ich denselben Befehl, normales Licht, 1, 2, 3, 4, 5, dann geht's Licht an, 6, 7 und dann kriege ich die Bestätigung. Sprachlich. Das ist nicht akzeptabel. Das geht so nicht. Das war früher mal besser. Keine Ahnung, warum das jetzt so langsam vonstatten geht. Software-Updates scheint es nicht mehr zu geben für diese Geräte offenbar. Und damit war's das. Ja, jedenfalls hier MediaTek, die bieten jetzt den Chip an oder beziehungsweise wurde angekündigt, der MT7903 in Zusammenarbeit mit Google wird Mitte 2025 erscheinen und dann eben in diese Geräte eingebaut werden. Dass dort MediaTek-Chipsätze eingesetzt werden, ist jetzt nicht unbedingt ganz neu, aber hier ein optimierter Chip speziell für die Anwendung, die eben Google hat und dann eben Google Home Hubs, wie eben der Nest Hub, aber auch Google TV Streamer 4K, ja, die ebenfalls also Meta Hubs sind. Dort werden dann eben diese Prozessoren zum Einsatz kommen und bieten dann natürlich noch mehr Performance als bisherige Geräte. Haben dann auch zum Beispiel Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 und IEEE 802.15.4 für eben Smart Home Devices. Und damit wird das Ganze eben deutlich verbessert werden. Seht ihr, die Zusammenarbeiten klappt doch. Ja, nicht schlecht. Übrigens, weil wir gerade schon bei Google sind, ich habe eben schon gesagt, für die Smart Home Hubs, für die alten, gibt es kein Update mehr. Ja, aber jetzt ist was Interessantes aufgetaucht. Für das Pixel 4a gibt es ein überraschendes Update mit Stabilitätsverbesserung und besserer Battery Performance, also Akkuleistung. Und das ist mal gar nicht so schlecht. Das heißt, es gibt nicht nur ein einfaches Security-Update, sondern tatsächlich auch noch Funktions-Updates oder zumindest Funktions-Bug-Fixes mit diesem neuen Update. Und das ist doch schon mal nicht schlecht, denn das Google Pixel 4a ist doch schon ziemlich alt und dass da jetzt eben noch mal so ein Update kommt, zeigt, dass es Google doch ernst meint mit der Unterstützung für seine Pixel-Linie. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ausreichend sein, dass der hohe Preis eben für diese Geräte damit eben abgegolten wird. Ich finde es auch eine ganz einfache Überlegung, muss man sagen, wenn man wirklich vorhat, sein Gerät sehr lange zu nutzen, sollte man vielleicht tatsächlich etwas genauer mal gucken und sich ein Google Pixel-Gerät anschauen, denn da gibt es dann doch eine ziemlich große Sicherheit, dass die Updates so wie versprochen auch kommen. Ob das immer sinnvoll ist, weiß ich nicht. 7 Jahre Updates, keine Ahnung, ob das überhaupt zum Tragen kommt. Aber wenn man eben vorhat, ein Gerät so lange wie möglich zu nutzen, dann ist das doch eine gute Sache. Und das spart dann auch irgendwo ein bisschen Geld, ne? Wenn man dann 2 Smartphones in der Zeit kaufen muss, wegen Sicherheitsupdates. Was hier eben dann mit einem Handy abgegolten ist, dann ist das doch schon mal was. Ja, aber wie gesagt, das ist immer ein Für und Wider. Jedenfalls schön für die Besitzer eines Pixel 4a, dass es eben jetzt so läuft mit diesem Update. Updates gibt es auch von Sony, denn auch Sony lässt sich zumindest mal bei den Top-Modellen nicht lumpen. Natürlich weit weg von diesen 7 Jahren, was da geboten wird. Aber 4 Jahre verspricht immerhin auch Sony bei seinem neuesten Modell Updates, Sicherheitsupdates. Und das war aber nicht so bei dem Xperia One Mark V. Da gab es eigentlich keine offizielle Stellungnahme dazu. Und deswegen haben die meisten eben, sind davon ausgegangen, dass es relativ kurz diese Updates gibt. Wir müssen auch fairerweise dazu sagen, dass es so lange Update-Zeiten gibt, das ist eigentlich ziemlich neu. Früher war es normal, dass es nach 2 Jahren beendet war, wenn überhaupt. Manche haben auch nur ein Jahr bekommen und die Leute haben es auch überlebt. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn Updates kommen. Und jetzt bekommt das Sony Xperia One Mark V, wie erwartet, das ist keine Besonderheit, sondern wie erwartet eben jetzt auch das Android 15 Upgrade. Damit wird das Versprechen erfüllt, also es ist mit Android 13 gestartet, dann kam Android 14 Update, jetzt kommt das Android 15 Upgrade. Ein Android 16 Upgrade soll es so nicht geben, ja, es wurde nur so viel kommuniziert im Prinzip, und das auch nicht ganz offiziell, aber jedenfalls geht GSM Arena davon aus, dass damit natürlich das Ende der Straße für das Xperia One Mark V erreicht ist. Diese Aussage finde ich allerdings sehr fresh, denn es gibt nach wie vor Security Updates. Und das steht auch in dem Artikel drin. Ja? Es geht hier nur, dass es jetzt keine weiteren Android OS Updates mehr gibt. Das sagt aber GSM Arena. Ich kann mir durchaus vorstellen, nach der veränderten Release-Politik gibt es vielleicht doch noch ein Android 16 für das Xperia One Mark V. Aber selbst wenn nicht, dann ist es eben so. Und die Security-Updates, das ist ja wichtig. Das ist wichtiger als ein OS-Update. Ehrlich gesagt, die OS-Updates sind mittlerweile ja so langweilig geworden bei Android. Da gibt es eigentlich kaum was Neues. Also ich glaube, man Android 13 hat oder Android 15 hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das macht nichts groß aus. Wichtig ist, dass das Gerät sicher ist und das heißt Security Patches. Und da gibt es noch weiterhin Security Patches für das Xperia One Mark V. Okay, und dieses Jahr ist ja Android XR das große Thema. Oder soll es zumindest sein, denn inwieweit sich diese ganze Virtual Reality und Augmented Reality Geschichte denn tatsächlich jetzt als in Brillenform umsetzen lässt, da warten wir immer noch drauf. Ja. Für mich ist ja Virtual Reality Devices seit dem Apple Vision Pro eigentlich das die Technik meines Wunsches, nicht meiner Wahl, weil bei dem Preis da, naja, da schreckt man dann doch schon ein bisschen zurück, ja. Aber es ist auf jeden Fall spannender geworden in diesem Bereich. AR, Augmented Reality, ist eigentlich eine Sache, die gibt es schon geraume Zeit, nur eben in Brillenform, das ist relativ neu. Übrigens, weil wir gerade von AR sprechen, ich habe schon in der Rios Wochensicht gesagt, über den Mazda 6e, der soll auf der Windschutzscheibe ein Augmented Reality Display haben, beziehungsweise eben simuliert 50 Zoll großes Augmented Reality Display, Head-Up Display. Das wird eine fantastische Sache, wenn man dort eben Navigationsdaten, Geschwindigkeit, alles Mögliche direkt auf die Straße eingeblendet kriegt. Mal sehen, was da alles an Sensoren dran ist. Ich habe ja schon vor Jahren gesagt, Systeme, die zum Beispiel wartende Tiere oder für Menschen unsichtbare Fußgänger am Straßenrand markieren, sodass man die auch erkennt und auch die Gefahren sieht, wäre wirklich eine fantastische Sache und würde die Verkehrssicherheit massiv erhöhen. Denn auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen, ich habe es auch schon selbst erlebt, Sensoren, Computersensoren erkennen Sachen wesentlich genauer, wesentlich früher als Menschen, die im Auto sitzen. Wie gesagt, Tiere, die am Straßenrand lauern, die sieht man nicht ohne Infrarotsicht. Oder Fußgänger im Totaldunkeln, wo halt gerade keine Laterne ist, ne? Stehen irgendwo hinten schwarz angezogen, ja. Oder Fahrradfahrer, die eben meinen, es wäre eine gute Idee, ohne Licht und schwarzer Kleidung auf eine Hauptstraße zu fahren. Okay, gibt's immer wieder, sehe ich andauernd. Haben schon Mut, muss man sagen, ja. Aber es nützt eben nichts, wenn man die dann eben nicht sieht. Und so ist es. Und die Infrarotkamera und was es alles für Möglichkeiten gibt, Radar, Infrarot und so weiter, die können diese Objekte, diese Menschen schon erkennen, bevor der Mensch sie überhaupt wahrnehmen kann. Schon bevor der Scheinwerfer auf irgendwas drauf geht, weiß im Prinzip zu uns, könnte so ein System schon anzeigen hier, ja, Achtung, da steht was. Da ist was. Ja. Jedenfalls, das ist fantastisch. Der Mazda 6e wird dieses Augmented Reality, wie gesagt, jetzt drin haben. Ich habe auch gesehen, BMW hat auch so ein System vorgestellt mit dieser Augmented Reality in der Scheibe. Also jetzt kommt das, ne, was ich schon vor Jahren gesagt habe, was endlich mal eingeführt gehört. Das wäre technisch schon vor 5-6 Jahren möglich gewesen. Vielleicht sogar noch länger, aber naja, es ist ja immer alles wichtiger und was sich gerade die Autofirmen immer wieder verzetteln. Ne? Ja, nichts Neues machen, schon können wir die alten Säcke verbrellen, ne? Und dann kaufen die unsere Auto nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall ist es eben so, mit alten Säcken meine ich übrigens nicht vom Alter her, sondern von der Einstellung her, gell? Leute, die immer denken, wenn etwas, wenn das Cockpit das im Auto, ja, nicht aussieht wie 1980 oder 1990, dann ist es das Böse oder so. Ja. Also furchtbar. Ich sag mal, Cockpit, kann ein Display sein, ne, da statt Armaturenbrett, ne, und fertig. Also, oder eben gar kein Cockpit mehr und alles an die Windschutzscheibe, ja, so. Aber egal, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber für sowas, da könnte Android XR oder XR eben ziemlich interessant sein. Deswegen hat Google ja dieses System entwickelt, eine Android Abart sozusagen, speziell für diese Geräte. Und da können wir vielleicht einiges erwarten. Allerdings habe ich jetzt auch von Brancheninsidern gehört, die schon einige Geräte jetzt mit diesem Android XR getestet haben, die haben davor gewarnt, man soll nicht zu viel am Anfang erwarten. Ja, das hört sich nicht ganz so toll an, ja. Heißt im Prinzip, also momentan scheint es wohl noch nicht so massiv tolle Funktionen zu geben. Und ich kann mir das auch vorstellen, sowas muss ja erstmal langsam entwickelt werden. Man kann ja jetzt hier sagen, hier, das ist Android XR Betriebssystem und das ist jetzt alles toll. Ja, nee, das kommt ja auch auf die Apps an quasi, auf die Sachen, die eben mit diesem System zusammenarbeiten, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das dürfte eigentlich relativ klar sein. Aber ich denke, die Richtung stimmt, nur halt jetzt nicht gleich durchdrehen. Also wer jetzt erwartet mit Android XR, dass man sowas wie eine Apple Vision Pro kriegt, der wird natürlich herb enttäuscht sein dann. Sollte da mal die Anforderungen etwas zurückschrauben. Und ich denke, erstmal werden die Stärken im Augmented Reality Bereich liegen und erst später im Virtual Reality Bereich, wenn dann eben auch Google eine echte Virtual Reality Brille hat oder eben noch mehr Firmen außer Meta jetzt zum Beispiel sowas anbietet wie die Meta Quest 3. Genau. Ja, und wir haben noch was, das Redmi K80 Ultra. Das sind die Specs jetzt tatsächlich nach außen gedrungen. Die Redmi K80 und K80 Pro, die hatte ich ja schon erwähnt im November, das K80 Ultra, das soll eben jetzt richtig zu lang nochmal, was die Leistung anbetrifft. Und das sieht man schon daher, dass das K80 Ultra offenbar mit einem MediaTek Dimensity 9400 Plus Chipsatz ausgestattet ist. Also einer der schnellsten, die es auf diesem Planeten momentan gibt. Und mit 1,5K Auflösung ein Flatscreen betreibt, was auch schön ist. Ultraschall in Display Fingerprint Sensor, also kann man vielleicht davon ausgehen, dass er auch ein bisschen funktioniert, im Gegensatz zu den Teilen, was neben an der Seite ist, wo ich dann immer Stoßgebete absetze, bevor ich den benutze, bei PayPal benutzen muss, ne? Sonst schlecht. Es wird der Tag kommen, an dem ich mal im Geschäft stehen bin und mit bezahlen und ich kann mich nicht authentifizieren, dann werde ich aber wahnsinnig. Naja, okay, auf jeden Fall K80 Ultra IP68 zertifiziert, was auch gut ist. Mal sehen, was es dann sonst noch gibt. Das sind jetzt die Gerüchte, Metallrahmen vielleicht, das ist auch noch erwähnenswert. Ein 6500 mAh Akku, das ist vielleicht auch noch eine erwähnenswerte Sache, denn der Akku, das ist schon ordentlich, also 6500 mAh, wow. Da hält das Teil doch gut durch, denke ich mal, ne? Ist auch von der Modellpolitik her logisch, denn das K70 Ultra hatte den Dimensity 9300 Plus und jetzt das K80 Ultra Dimensity 9400 Plus, das passt. Damit ist das Top of the Line bei Redmi, dieses Modell K80 Ultra. Was das genau kosten wird, ist natürlich noch gar nicht publik oder durchgesickert. Und von daher muss man jetzt erstmal warten. Aber wow, nicht schlecht. Das könnte ein sehr, sehr interessantes Gerät werden. Natürlich muss man erst noch wissen, was ist mit den Kameras und so weiter. Es gibt noch viele Details, die man natürlich erst hier wissen muss. Aber die Richtung stimmt erstmal. Ja, das OnePlus 13 ist ja jetzt auf den Markt gekommen, offiziell, oder was heißt offiziell, ist zumindest vorgestellt worden. Man konnte es ja schon blind vorbestellen, ja, konnte man machen, was anzahlen, ohne dass man überhaupt gewusst hat, was los ist. Jetzt ist aber erstmal was rausgekommen darüber und die offiziellen Daten sind auch zur Verfügung. Ich rufe gerade mal das Datenblatt hier auf und das ist nämlich spannend. Das OnePlus 13 hat einen Snapdragon 8 Elite Prozessor und eine schöne RAM-Ausstattung von bis zu 1 Terabyte Storage mit 24 GB Hauptspeicher UFS 4.0. Gibt noch andere, die kleinste ist 256 GB Storage mit 12 GB Hauptspeicher und es gibt auch noch 512 GB Storage mit 16 GB Hauptspeicher. Android 15 natürlich drauf und ist Nano-SIM und eSIM. Das heißt, man kann entweder zwei Nano-SIMs und eine eSIM, entweder zwei Nano-SIMs oder eine Nano-SIM und eine eSIM reinmachen. Das ist ganz praktisch. Das Kamera-Setup hat 50 Megapixel die Normalkamera, 50 Megapixel Periskop-Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom sowie eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Schön, wenn alles die gleiche Pixelgröße hat, also Pixelzahl hat, dann sind die Kameras auch so auszuwählen, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ja, aber von dem hätte ich dann doch lieber gern ein hochauflösenderes Bild oder sonst irgendwas. Ist immer schön, wenn es gleich ist. Übrigens, die Display-Auflösung ist hier auch ziemlich hoch mit 510 Pixel pro Zoll. Ist ja irre, das sind 1440 mal 3168 Bildpunkte. Ist das irre, oder? Absoluter Wahnsinn. AMOLED-Screen natürlich, LTPO 4.1, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR 10 Plus natürlich, HDR Vivid, 800 Nits normal, 1600 Nits mit eben dem HDR-System und 4500 Nits maximal. Ja, bitte nicht reingucken, sonst Augenschäden. Dann hat es auch dieses neue Ceramic Guard Glass statt eben das Gorilla Glas, ja, finde ich sehr schön, dass hier immer mehr Firmen auch auf Alternativen gehen, denn ehrlich gesagt, mittlerweile stagniert es so. Wenn ich mir das angucke, da kommen die mit neuen Dings raus, Victus, ja, ja toll, das ist auch nicht anders. Da kann man sich drauf, davon überzeugen, bei Cherry Rick Everything, ja, ist immer alles gleich, ja, also Da bin ich schon froh, dass es jetzt noch andere Firmen gibt. Vielleicht befeuert das ein bisschen die Entwicklung von tatsächlich besserem Glas für solche Smartphones. Dann eben, wie schon gesagt, Snapdragon 8 Elite Prozessor. Also schnell ist das Teil auf jeden Fall. Jede Menge andere Sachen, die eben relativ normal sind. Was schön ist, ist das GPS. Auch GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, Navi-C genutzt werden. Und damit kommt man eben weltweit doch schön über die Runden mit diesen Systemen. Ja, 100 Watt Wired Charging, 50 Watt Wireless, 10 Watt Reverse Wireless und vielleicht auch noch erwähnenswert, 5 Watt immerhin Reverse Wired Charging möglich. Also mit diesem Gerät kann man auch andere aufladen mit 6000 mAh Akku. Ja, ich weiß nicht, ob sich da das stellt, aber 6000 ist ja auch nicht schlecht. Von daher, vielleicht kann man dann seinen Bekannten, der vielleicht mit einem wesentlich schwächeren Handy rumläuft und schon kein Akku mehr hat, dann vielleicht noch ein paar Watt rüberschicken. Ist ja was. Aber ansonsten, ja. Gut, Benchmarks spare ich mir jetzt. Die sind halt sehr, sehr gut durch den extrem schnellen Prozessor und durch das schnelle RAM auch, was verbaut ist. Ja. Preise etwa 999 Euro für die 256 GB, 12 GB RAM und für 512 GB Storage mit 16 GB RAM 1049 würde ich auf jeden Fall dieses Modell nehmen. Hat man länger was davon. Eine andere Version habe ich jetzt hier in Europa noch nicht gesehen. Wundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Würde mich nicht wundern, wenn OnePlus sagt, nö, wir machen das nur für den asiatischen Raum hier. Ne? Die Europäer, die jammern ja sowieso immer so, was soll ich mit so viel Speicher? Ja, was habt ihr jetzt davon? Das gibt es eben auch nicht mehr. Ne? So, zweite Klasse. Alright, OnePlus 13 also. Offiziell jetzt verfügbar. Angekündigt war es ja schon eine Zeit lang, aber es ist immer noch schön zu sehen, wenn es dann jetzt draußen ist, tatsächlich, was da Sache ist. MediaTek bringt jetzt den Dimensity 8400 Ultra raus, sollte eigentlich schon auf dem Markt sein, gibt aber glaube ich noch schon Handys mit drin, ja doch, es gibt schon eins, genau, ja, richtig, waren sie ja schnell. Ganz neu, das Poco X7 Pro. Das hat einen Dimensity 8400 Ultra. Und deswegen ist es auch das schnellste Midrange-Gerät, das es gibt. Wunderbar. Also zum Vergleich, das ebenfalls neue Redmi Note 14 Pro Plus mit einem Snapdragon 7S Gen 3 kommt tatsächlich nur auf ein Drittel der Leistung und im AnTuTu-Score kann man es schön sehen, also Hälfte der Score. Ja, 1.590.000 hat das X7 Pro und das Redmi 14 Pro Plus nur 725.000. Ähnlich sieht es dann auch aus bei Geekbench in der Multicore-Score, die für mich aussagekräftig ist, nicht ganz doppelt so schnell, aber 6238 beim X7 Pro mit einem Dimensity 8400 Ultra und 3234 mit dem Snapdragon 7S Gen 3. Auch der Snapdragon 7 Plus Gen 3, also nicht 7S, sondern 7 Plus, die verbesserte Version vom 7 Gen 3, im Realme GT6T bringt hier deutlich weniger Leistung, nämlich nur 4571. Also auch deutlich von diesen 6238 Score bei Geekbench weg. Eigentlich das Gerät, das auch am ehesten rankommt, ist ebenfalls ein Poco, das F6. Und das hat einen Snapdragon 8S Gen 3 Prozessor drin. Und der liegt mit 5034 noch relativ nah dran an dem 6238 von dem Poco X7. So sieht es auch beim 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test aus. Da merkt man dann ganz deutlich, dass eben die Dimensity Prozessoren auch etwas kühler laufen auf Dauer. 4086, das nächste mit dem Snapdragon 8S Gen 3, 2823 Overall Score. Damit sieht man also hoffnungslos unterlegen. Und das wundert mich natürlich jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Es war ja schon klar, dass der Snapdragon, dass der Dimensity 8400 Ultra in ungefähr, also nur unwesentlich langsamer ist als das Snapdragon 8 Gen 3. Und das ist ja der Flaggschiff-Prozessor vom letzten Jahr. Und deswegen, wow, muss man ganz klar sagen, das ist ein super Prozessor für Midrange-Geräte. Und wir werden davon noch einige sehen jetzt in der nächsten Zeit, denn dieser Markt ist sehr hart umkämpft und die Preise sind dort dann umso wichtiger. So, mal ein bisschen ab vom Thema. Wobei, ja, so weit weg sind wir ja nicht. Der Raspberry Pi 5 gibt es ja schon jetzt eine Zeit lang und jetzt kommt endlich die Version mit 16 GB RAM auf den Markt. Mit einem Listenpreis von 130 bis 135 Euro etwa. Sind $120 Listenpreis. Keine Ahnung, warum das bei uns da mehr ist, aber naja. Was soll's, ich habe mich ja schon dran gewöhnt. Die 16 GB Version ist jedenfalls damit etwa 45 Euro teurer als die Version mit 8 GB. Ich finde es aber durchaus okay. Die 16 GB Version wird die Performance deutlich verbessern können bei speicherintensiver Anwendung und das ist heutzutage eigentlich schon ein Browser. Ja. Es ist eben wesentlich mehr Platz im Speicher dann frei für die ganzen Tasks, die eben anfallen. Ich meine, man kann so sagen, okay, muss man es haben? Nö, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Bei Linux geht's eigentlich, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Work Schedule offen und ich habe noch verfügbarer RAM 4,67 GB. Oder 4,6, sage ich schon mal, manchmal tropft es ein bisschen. 4,6 GB bei einem 8 GB Computer. Also ihr seht, es ist jetzt nicht dramatisch. Also es ist nicht so wie im Android-Bereich, dass es grundsätzlich ein Unterschied ist wie zwischen Tag und Nacht. Aber trotzdem wird die Performance eben deutlich besser sein. Man kann mehr Tasks im Hintergrund laufen lassen. Und man kann auch hier bei 16 GB RAM getrost vielleicht auch, das mache ich zwar auch bei den 8 GB Modellen hier auch bei meinem Computer, den Swap deaktivieren, das schont die SSD und man braucht es jetzt nicht unbedingt wirklich. Von daher ist es okay. Außerdem bleiben keine Datenreste eventuell auf der Festplatte, die ja dann eben nicht gewünscht sind. Damit ist der Raspberry Pi zwar RAM-mäßig gut, spricht aber trotzdem, ist trotzdem halt eben wegen der Prozessorleistung eben nicht unbedingt der perfekte Desktop-Computer. Ich will nicht in die Diskussion einsteigen, das soll er auch nicht sein. Ich finde doch, das ist eigentlich mehr als deutlich, dass er das auch sein soll. Schon hätte die Firma auch keinen Raspberry Pi 500 rausgebracht mit Tastatur integriert. Das ist schon ein Desktop-System geworden, oder das sollte man zumindest auch als Desktop-System benutzen können. Und da fällt dann immer wieder die Frage ein, Mini-PC oder Raspberry Pi. Und die Frage wird erst dann ausgeführt, wird dann erst, sag ich mal, für eine Raspberry Pi beantwortet können, wenn der auch die Leistung von Mini-PC bringt. Und das ist jetzt ebenfalls eben halt nicht der Fall mit diesem System. Dennoch wird es Nischenanwendungen geben, ob man für die dann eben das 16 GB LPDDR4 RAM braucht oder nicht, das weiß ich nicht, aber es ist immer gut, wenn man ein bisschen Reserve auf dem Rechner hat. Ich habe schon gesagt, Raspberry Pi 5 vor 2 Jahren auf den Markt gebracht, ich hätte es sofort gekauft, aber für heutige Verhältnisse ist es eben dann nicht mehr ganz so schön. Warum ist das jetzt beim Uncast drin? Ja, ich kann es euch sagen, ihr könnt ja mal Android installieren auf dem Raspberry Pi. Das geht. Und dann seht ihr auch, wo die Probleme liegen bei der Performance von diesem Gerät. Ja, Android ist ziemlich gut optimiert natürlich für diese ARM-Prozessoren, das merkt man dann auch gleich, also Linux läuft wesentlich schlechter da drauf als jetzt ein Android, gut Android ist auch Linux, aber als ein Android-Linux jetzt halt, ne, so, das sieht man ganz deutlich, zum Beispiel gerade was Video anbetrifft. Hier wird alles schön unterstützt, man kriegt ruckelfreie Videodarstellung, auch in großen Auflösungen, alles wunderbar. Bei Linux sieht es dann eben nicht ganz so toll aus, weil da eben die Optimierung fehlt. Aber ihr werdet feststellen, dass dieses ganz aktuelle Gerät hoffnungslos langsamer ist als euer Midrange-Smartphone. Wenn es ein gutes Midrange-Smartphone ist, dann wird der Raspberry Pi sowas von Blatt gemacht von der Leistung von eines Smartphones. Wollen wir gar nicht erst von den High-End-Smartphones reden, die aktuell auf den Markt kommen, ja, mit dem Snapdragon 8 Elite oder Dimensity 9400 Plus. Wollen wir gar nicht erst davon sprechen, das ist meilenweit entfernt davon. Das ist unglaublich. Und da sieht man dann eben die großen Unterschiede. Was ich eben auch nicht ganz so nachvollziehen kann als aber es ist natürlich sicherlich auch eine Preisfrage, ja. 129 selbst für diese für den Raspberry Pi 5 mit 16 GB, 89 für den Raspberry Pi mit 8 GB. Ja, das sind natürlich schon ganz andere Preise. Von daher wollen wir auch fair bleiben. Preis-leistungsmäßig ist der Raspberry Pi schon gut. Ja. Mini-PC ist besser, aber schlecht ist der Raspberry Pi deswegen noch lange nicht. Beim Smartphone, das ist wesentlich schneller als jeder Raspberry Pi, aber das kostet auch dann wesentlich mehr als ein Raspberry Pi. Muss man sagen. Ja, Sonos hat ja fast nicht mehr die Kurve gekriegt, nachdem sie eine App auf den Markt gebracht hat, die so schlimm war, dass die Leute reihenweise davongerannt sind und richtig sauer waren. Eine wirklich große Beschädigung der Marke Sonos, die bis dahin als Nonplusultra für Audiophile im Bereich von Smart Home Ausstattung waren. Und das war schon ziemlich heftig. Jetzt hat das auch Konsequenzen, denn der CEO Patrick Spence ist jetzt zurückgetreten wegen diesem katastrophalen Vorgang, der dort stattgefunden hat. Und ich finde, das ist auch richtig. Vielleicht kann damit Sonos ein Zeichen setzen, dass auch Konsequenzen von diesem Desaster eben gemacht wurden, so dass dann eben die Leute wieder Vertrauen zu der Marke Sonos bekommen. Denn wisst ihr, wenn, stellt euch mal vor, ihr habt euch, Sonos ist teuer, sehr teuer, so teuer, dass es für mich nie in Frage kam. Ja, aber wenn man dann sich schon sowas kauft, ja, und dann hat man hier eine Sonos-Anlage daheim und auf einmal kommt so eine App und man kann seine Sachen nicht mehr richtig benutzen, alles ist total durcheinander und es gibt eine totale Katastrophe. Und das in einem Bereich, wo die Leute einfach die Erwartung haben, das muss funktionieren, egal wie, egal warum, es muss gehen. Fertig. Ja. Wenn man abends heimkommt und man will einen Film gucken und man will das Surround-System von Sonos benutzen oder man will irgendwie in seiner Wohnung Musik machen und nutzt dann die App für das zu tun und dann hat man so große Probleme und dann kommt auf einmal so eine App und man kann es nicht mehr richtig benutzen. Das ist wirklich so schlimm. Und das war eben hier das große Problem. Jetzt soll es weitergehen eben dann mit einem neuen CEO und das wird jetzt nun der wie heißt der? Conrad heißt der. Der war auch schon in seiner Karriere bei Pandora. 2 Jahre war er Vice President bei Snapchat und hat auch an der Apple Finder Software gearbeitet in den 90ern. Also so ganz unbekannt ist der Mensch nicht, ja. Und ja, vielleicht kann er ja da wieder ein bisschen Schwung mit reinbringen, damit es eben jetzt langsam aber sicher dann wieder für Sonos ja positiver läuft in Zukunft. Das Nothing Phone 3 soll wieder mal ein echtes Flaggschiffgerät werden. Etwas, was ich jetzt von Nothing wirklich vermisst habe, was die momentan rausgebracht haben, ist für mich also nicht ganz so toll. Also hier zum Beispiel das Phone 3a ist ein Snapdragon 7S Gen 3. Da hatten wir ja eben schon einen Test. Also wird gnadenlos zersägt vom Poco X7 Pro, ja, mit dem Dimensity Prozessor. Also wenn man sowas neu auf den Markt bringt, dann ist es also noch nicht mal im Top-Bereich von den Mid-Range-Geräten. Und also schon ziemlich befremdlich, muss ich sagen, dass man sowas macht. Das Phone 3, das soll jetzt, wie gesagt, deutlich schneller werden. Eine genaue Sache hat man noch nicht. Das ist nur eine Aussage jetzt. Es wurde auch von Leaker bestätigt, dass das wohl hier das erste echte Flaggschiff-Phone sein wird. Mal gucken, was für ein Prozessor zum Einsatz kommt. Ich tippe auf den Snapdragon, weil ja Nothing mit Qualcomm auch so eine Zusammenarbeit wieder mal, ne, eine Allianz geschlossen hat. Ich weiß zwar nicht für wie lange, also wenn die noch läuft, dann wird da garantiert halt ein Snapdragon-Prozessor drin sein und es kann dann eigentlich nur der Snapdragon 8 Elite sein. Was anderes wäre eben nicht Flaggschiffgerät in 2025 mehr. Dass es ein Dimensity 9400 Plus ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, eben wegen dieser Kooperation mit Qualcomm. Und von daher lassen wir uns mal überraschen und vor allem, was das dann auch kostet, ja. Denn das sollte ja eigentlich auch so ein Punkt sein, ja. Nothing Phone sollte recht gut sein vom Preis, aber trotzdem Top-Leistung bieten, so wie das erste OnePlus. An das darf ich mal erinnern, ja. Aber das war eben bei Nothing nie der Fall. Das waren schon immer von der Leistung her Geräte, die nicht top of the line sind. Schade eigentlich. Jetzt könnte es sich ändern. So, einen kleinen Blick auf die Marktsituation, gerade am Anfang von 2025 ist es ja immer spannend, denn da kann man jetzt fürs 2024 schon einiges festmachen, ja. Und zwar sehen wir da eins, sowohl Samsung als auch Apple haben 2024 zwar etwas verloren, aber Apple ist immer noch hinter Samsung, was den Anteil betrifft. Xiaomi hat hingegen zugelegt, ja, ist jetzt auf 14% Marktanteil und Oppo 8%, Vivo 8% und das ist also ja bemerkenswert auf jeden Fall bei den Year-on-Year Unit Changes, ja, also die verkauften Einheiten, ja, Jahr zu Jahr, da sieht es noch viel frappierender aus. Apple fällt 2%, Samsung steigt 1%, Xiaomi steigt 12%, Oppo fällt 8%, Vivo steigt 9% und alle anderen Anbieter zusammen steigen auch um 8%. Also der Marktanteil verändert sich momentan Richtung chinesische Anbieter deutlich stärker. Ja, aber Samsung kann seine Spitzenposition immer noch halten, wenn es auch immer wieder enger wird für die. Also 2025 könnte da schon einiges an Änderungen auch bringen. Ja, wir erwarten ja ein neues iPhone wie jedes Jahr. Letztes Mal konnten die nicht so viel reißen damit. Es war auch wirklich nicht viel Neues. Ja, vielleicht ist es ja bei dem 17er dann anders. Gleichzeitig hat Samsung aber auch nichts groß Neues gemacht. Kein Wunder, dass dann Marken wie Xiaomi, die ständig was Neues machen, eben auch ihren Marktanteil erhöhen können. Während die zwei Großen, ne, Angst haben vor Innovation, ne? Wieso, es läuft doch gut, ne? Nach dem Motto Never Change a Running System, ja, sind die anderen, die durchaus neue Sachen machen, auf einmal im Kommen. Ja? Aufpassen, so geht es immer. Man schläft ein, denkt, man kann sich auf das ausruhen und dann auf einmal macht es Boom. Ja? Erinnert mich so ein bisschen an die deutschen Autohersteller. Elektroautos, naja, wenn wir nicht unbedingt müssen und neue Sachen, nee, wieso? Unsere Top-Premium-Produkte, die laufen doch 1A. Und jetzt? Ja, alle jammern, alle sind in Not. Also, schon sagen, selbst schuld. Die anderen haben nicht gesagt, alles ist okay, sondern die anderen haben gesagt, ne, die Chinesen und andere Automarken haben gesagt, oh, wir brauchen neue Sachen, zack, wir voll reinsteigen da. Ja, und? Jetzt müssen Strafzölle erhöht eingeführt werden, ja, damit es überhaupt noch was geht. Aha, na toll. Okay, weiter. Nicht, dass ich nicht zu weit abdrifte. Ich habe jetzt schon genug über Autos geredet, in den Rios Wohnsicht. Spannend, Lenovo bringt neue Sachen und auf der CES hatten die ja tatsächlich dieses ThinkBook Plus Gen 6 gezeigt und mit diesem ausziehbaren Display, wo ich noch gesagt habe, okay, wenn das auf den Markt kommt, da muss man aufpassen, dass das nicht nach hinten umkippt. Es war gar nicht klar, inwieweit das jetzt tatsächlich schon bald auf den Markt kommt. Jetzt ist es aber klar, offenbar war da wirklich großes Interesse vorhanden an diesem ThinkBook Plus Gen 6 und es wird dieses Jahr noch rauskommen, und zwar schon im ersten Quartal 2025. Aber wie ich erwartet habe, der Preis ist einfach lächerlich hoch. $3,499 soll das Teil kosten. Tja, was soll ich sagen? Das war's dann wieder mit dem ausziehbaren Display, denn nö. Das ist mir es nicht wert. Geht einfach gar nicht. Sorry. Ja, so ist es nun mal. Neue Sachen stehen und fallen eben auch mit dem Preis. Ja, und nö, das ist einfach zu viel. könnte jetzt viele Rechnungen aufmachen, wie man das zum Beispiel im Vergleich mit einem Dual-Monitor machen könnte für viel weniger Geld. Aber das mache ich nicht, weil das soll ja ein Laptop sein, den man mitnehmen kann. Ein Monitor zum Laptop zusammen mitnehmen ist Blödsinn, das geht nicht. Von daher, okay. Aber ja, das ist einfach, also egal, was man für Vorteile haben kann durch einen ausziehbaren, größeren Bildschirm, zum Beispiel, dass die Webseite eben besser drauf passt, ne? Beim Scrollen muss man nicht so viel scrollen und so weiter. Ganz tolle Sachen, aber für das Geld, nö. Einfach nö. Ja, so ist das. Ach, schlimm, ne? Dass die Leute immer nach preiswerten Sachen gucken. Und nicht einfach die Kohle raushauen für unwichtige Dinge. Ja. Ist doch echt schlimm, die armen Firmen. Aber Lenovo hat hier noch was anderes gemacht. Und da finde ich, sieht die Sache schon wieder ganz, ganz anders aus. Die bringen nämlich neue Yoga-Tabs raus. Das Yoga-Tab Plus and ID Tab Pro. Ja. Also Yoga-Tab Plus und ein ID-Tab Pro, so, nicht, dass das falsch verstanden ist, mit 12,7 Zoll Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und genug Power bei den Prozessoren für ein Tablet, ist zwar der Flaggschiff-Prozessor von letzten Jahr, Snapdragon 8 Gen 3, aber gepaart mit 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB Storage, UFS 4.0, heißt, diese Tablets sind schnell, sehr schnell. Das gilt für das Yoga Tab Plus, was ich jetzt gesagt habe. $700 soll es kosten. Ja, also haben wir bei uns wieder so bei 800 Euro vielleicht mit Rechnen oder so. Mittlerweile hat sich schön eingebürgert, dass auch die Ausstattung bei den Tablets nicht so hoffnungslos schlecht ist gegenüber den Smartphones. Die einzigen, die eigentlich immer noch so schlechte Ausstattungen bei den Tablets machen, sind eben die günstigen Tablets von Samsung. Aber mittlerweile haben es fast alle gecheckt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, auf einem Gerät, das man für ein größeres Display, also mehr Pixelschubsereien unter Umstände, ja, und für mehr Anwendungen im Businessbereich und mehr Vielseitigkeit vielleicht eher einen schnelleren Prozessor braucht als beim Smartphone. Hm? Könnte man meinen. Aber okay, jetzt ist es ja so auf gleicher Höhe und damit hat sich das dann auch eingependelt, was ich ziemlich gut finde. 12,7 Zoll ist auch ziemlich gut. 3K Auflösung ist auch super für so ein Teil. Da bleibt eigentlich kaum noch Wünsche übrig. Wi-Fi 7, 10.200 mAh Akku, dürfte also auch für einige Zeit Nutzung langen. Also das ist schon mal nicht schlecht. Das Lenovo ID Tab Pro, das ist wesentlich günstiger, fängt an bei $350 und ist mit einem Dimensity 8300 Prozessor ausgestattet mit 8 GB RAM und 256 GB Storage, immerhin LPDDR4X RAM und UFS 4.0 Storage, auch bei dieser Version, das heißt schnell dürfte das Ganze trotzdem sein. 12,7 Zoll ebenfalls, 3K Auflösung bleibt ebenfalls, auch die 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Und beide haben eine Kameraausstattung, Moment, muss ich mal gucken, sind es wirklich beide mit der gleichen Kamera, ja, sieht so aus, mit 8 Megapixel Front-Facing-Kamera und 13 Megapixel hinten, 4 JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos integriert in diesen Teilen, also auch für Gaming, zumindest bei großen, wird es sehr, sehr schön sein, denke ich. Gibt dazu auch separat zu kaufen, ein Stylus, also ein Pen und ein Keyboard, somit, dass man das eben auch gut ein oder gut nutzen kann für verschiedene Sachen. Luna Gray, Seafoam Green, das sind die Farben, die es hier gibt für das ID Tab Pro und für das Yoga Tab Plus gibt es Tidal Teal und Seashell. Diesen Monat soll das Yoga Tab Plus, also das große, starten und im April 2025 dann die etwas abgeschwächte Version von dem ID Tab Pro. Ich finde das ziemlich genial, diese Lenovo Tablets, und schön, dass es immer wieder bessere Tablets gibt, kann ich nur immer wieder sagen. So, am Ende komme ich dann zur App der Woche. Diesmal habe ich was ganz anderes, aber auch ein Spielchen. Kennt ihr so die alten Wimmelbilder? Ja. Ich würde mal sagen, inspiriert davon gibt es hier eine App, die nennt sich Find the Cat Spotted. Und da muss man in einer gezeichneten, schwarz-weiß gezeichneten Welt Katzen entdecken, die dort ja irgendwo reingezeichnet sind. Das ist ja schwerer, als sich das anhört beim ersten Mal. Denn die sind wirklich sehr versteckt. Und es ist nicht nur eine, sondern viele. Also wenn ich mir das so angucke, 30 Katzen bei einem Bild, und ja, das ist ein Riesenchaos. Und die sind gut versteckt teilweise, sehr gut versteckt. Manche sind sofort zu finden, andere, ja, da wird man suchen und suchen und suchen. Ich glaube, das Spiel wird ein Zeitkiller sein. Und deswegen denke ich, ist es eine perfekte, ist ein perfekter Zeitvertreib für zwischendurch am Smartphone mal ein bisschen was zu spielen. Das Ding ist, das enthält Werbung. Ja, also manche Werbung ist echt nervig, weil die nämlich Fullscreen ist. Aber verzweifelt nicht, das Spiel geht ohne Netzverbindung. Das bedeutet, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Adblocker Zugang habt, ja, also das heißt, ich gehe ja da zum Beispiel über AdGuard DNS, und der filtert schon vieles an Werbevideos zum Beispiel raus und andere Werbesachen. Manche Dinge haben damit Probleme. Ich kann zum Beispiel keine Sponsored Links von Google mehr aufrufen. Das ist ein bisschen schade, aber naja, was soll's, kann man nichts machen. Aber sowas wird dann eben hier nicht angezeigt. Oder ihr geht einfach kurz offline, wenn ihr das Spiel spielt, und dann wird die Werbung eben nicht mehr angezeigt. Oder ihr sagt, nee, ich will schon, dass der Entwickler auch was verdient, und deswegen lasse ich die Werbung einfach angezeigt. Könnt ihr selbst frei entscheiden. Finde es jedenfalls gut, dass das Spiel auch offline funktioniert, nämlich dann, wenn man keinen Empfang mehr hat, auf jeden Fall. Und dann könnt ihr eben loslegen mit den Katzen suchen. Es gibt dann so wie, ach, wie soll ich sagen, so Trophäen, ja, von verschiedenen Katzenarten. Ja, da könnt ihr dann Ninja-Katzen freispielen, Pariser-Katzen freispielen, das ist ja sehr süß. Und Sommerkater und alles, alles mögliche, viele, viele Sachen, die ihr dann eben hier freischalten könnt oder eben solche Belohnungen dann abholen könnt. Aber darum geht es nicht. Es geht hauptsächlich meiner Meinung nach darum, dass man eben so in Wimmelbildmanier diese Katzen sucht. Und deswegen finde ich das ganz gut. Find the Cat Spotted heißt das, von Agave Games. Kostenlos zum Herunterladen im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren auch hier ein paar Informationen dabei, die ihr nützlich finden könntet. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und bitte Hashtag TheNetcasts nicht vergessen, damit die Posts zugeordnet werden können. Das müsst ihr in der YouTube-Community nicht machen mit dem Hashtag. Dort könnt ihr einfach so schreiben, und die ist eben auch verfügbar für euch. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.